Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Schiller war von Dresden nach Weimar gegangen und dort am 21. Juli angekommen. Dresden, 24. Juli 1787. Heute ist der erste ruhige Tag seit deiner Abreise. Meine Stimmung ist so, wie ich sie zum ersten Briefe an dich wünsche. Ich habe mich seit gestern darauf gefreut, die erste einsame Stunde des Morgens mit dir zuzubringen. Es ist nichts vorgefallen, außer dass in meiner Beförderungssache einige Schritte geschehen sind. Am Sonntage sagte ich dem Präsidenten von meiner Absicht. Er nahm mich sehr freundlich auf, sagte mir viel Schmeichelhaftes über mein bisheriges Betragen. Kurz, ich glaube darauf rechnen zu können, dass er mir das beste Zeugnis gibt. Gestern übergab ich dem Kanzler mein Memorial. Ich fand ihn verlegner als vorher. Er sagte gar nichts von der Sache, sondern suchte ziemlich ungeschickt, ein Gespräch von andern Dingen anzufangen. Es ist übrigens gar nichts daraus zu schließen. Auch glaube ich, ohne ihn die Stelle bekommen zu können, sobald ich nur unter andern vorgeschlagen werde, und dies kann er nicht einmal verhindern. Mir ist's indessen lieb, dass die verdrießlichen Besuche gemacht sind. Ich habe nun weiter nichts zu tun, als nach und nach einige Hofräte zu besuchen. Die Sache geht von selbst ihren Gang, und sobald ich noch ein paar Gänge gemacht habe, denke ich nicht weiter daran. Ich sehe es an wie ein Los in der Lotterie. Der Gewinn soll mich überraschen und die Niete nicht traurig machen. Am Sonntage hatten wir einen fröhlichen Abend, wo ich dich ungern vermisste. Minna hatte heimlich das Abendessen in den Wald bringen lassen, der uns bei unserem letzten Spaziergange so gefiel. Wir lagerten uns auf demselben Flecke, wo wir am Donnerstag saßen, sangen Claudius Serenade im Walde und waren sehr heiter. Dass deine Gesundheit getrunken wurde, versteht sich. Ich sehne mich nach einem Briefe von dir, und doch kann ich vor Freitags wohl keinen bekommen. Die ersten Tage war's mir bloß, als ob du auf etliche Wochen nach Tharandt gezogen wärst, aber dass ich so lange nichts von dir höre, verdrießt mich. Noch hoffe ich, deine Entfernung soll meine literarische Tätigkeit begünstigen. Ich schämte mich, neben dir zu stümpern, und meine ersten Versuche mussten doch schülerhaft ausfallen. Nur ein glücklicher Erfolg und ein geheimer Vorwurf wird mir nicht mehr den Genuss deiner Arbeiten verbittern. Der träge Stolz, sich mit der Ahnung von dem, was man leisten zu können glaubt, zu begnügen, war bisher mein Behelf. Die Wirklichkeit kann mich demütigen, aber auch begeistern, wenn sie auch nur die entfernteste Aussicht mir öffnet, die meinen Wünschen entspricht und mir zugleich die Hindernisse zeigt, die ich noch zu bekämpfen habe. Mittwochs, 25. Juli im Konsistorio. Ich bin unterbrochen worden. Dein Carlos ist hier geblieben und wir haben dir ihn nicht nachgeschickt, weil du ihn geschwinder gebunden bekommen kannst. Hast du etwa Bogen von Goethens Werken mitgenommen? Suche sie doch zusammen und schicke sie uns. Lebe wohl für heute. Alle grüßen dich herzlich. Bald mehr. Körner.